liebe Jungs und Mädchen, es ist wieder Beatles Radiozeit mit Sir Frank und Nothing is real. Willkommen bei dieser zweiten Seite von Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. Ja, jetzt habt ihr die erste Seite gehört im letzten Monat. Dieses Mal kommt die zweite Seite dran. Früher fragten mich Leute, wie viele Grillen hat denn eine Platte? Nun ja, könnt ihr mal drüber nachdenken, werde ich euch später dann sagen. Auch bei dieser Sendung werde ich euch jetzt einige kurze Entstehungsgeschichten der Songs vermitteln, um dann zu schweigen und die Musik von anderen Interpreten sprechen oder beziehungsweise spielen zu lassen, damit ihr euch gut unterhaltet mit der zweiten Seite von Sgt. Pepper. Beginnen tut diese zweite Seite mit dem Song Within You, Without You von George Harrison. Hier hat er tatsächlich indische Musiker aus London gebeten, seine Komposition umzusetzen, und George Martin steuerte europäische Klassik-Instrumentalisten dazu. Insofern ist das auch wieder ein besonderer Song auf der Platte, denn keiner der anderen Beatles spielt damit. John Lennon fand den Song allerdings als den besten der Platte, besonders auch vom Text her. Und wenn es heute auch so klingt wie ein einfach anders instrumentalisierter Beatles-Song, damals 1967 war das schon etwas ganz Besonderes. Es war ja eine kleine Revolution innerhalb der populären Musik, überhaupt eine indische Musik mit einem europäischen Kompositionshintergrund darzustellen. Danach folgt When I'm 64, sehr häufig interpretiert von vielen, vielen anderen Musikern, komponiert von Paul McCartney für seinen Vater, der nämlich 64 wurde. Hier haben sie einen Viertelton tiefer gespielt, um eine andere Geschwindigkeit herzustellen. John Lennon mochte diese Art der Musik nicht. Er nannte sie immer Granny Music, Großmuttermusik. John Lennon mochte gern in der ersten Person zu singen, Geschichten, die er selber erlebt hat, wo er seine Erfahrungen direkt vermitteln konnte. Der Song, der danach folgt, nach When I'm 64, heißt Lovely Rita, und da geht es um eine Frau, die halt Strafzettel verteilt. Beispiel aus Amerika hatten sie inspiriert. Aber tatsächlich hat sich eine Mieter-Strafzettelfrau nach dem Album bei Paul McCartney gemeldet, denn sie hatte ihm tatsächlich so ein Ticket ausgestellt, ob sie gemeint wäre, aber das war gar nicht so gedacht. Auf jeden Fall kam der Song inhaltlich und kompositorisch nicht gut bei weg bei der Platte. War wohl eher so ein Füll-Song. Good Morning, Good Morning von John Lennon, auch so ein Song, wo er dann später sagte, das ist shit, das ist kein guter Song. Ja, und das Einzige, was Spaß gemacht hat, sind all die Tiere zu verwenden, wo eine Kellogg's Cornflakes-Packung ihn dazu bewegt hat. Sein Aspekt war, es sollten alles Tiere sein, die sich selber jagen können oder auffressen können. Dann geht das von den kleinsten Mäusen, Vögeln, bis dann rüber zu Katzen, Hunden und Pferden und schließlich Elefanten. Nun, das war ein Song, den er schnell abschloss, und dann kam auf der Platte Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band Reprise, wo das alter Ego dieser Band, die die Beatles darstellen sollte, nämlich Hauptmann Pfeffer, wieder hervorgezaubert wurde. Aber der Song wurde nicht damals schon aufgenommen mit dem ersten Titelsong, sondern wirklich als letzter Song im April 1977. Ach Mensch, nee, 67 natürlich. Weil sie wirklich das Konzept verfolgen wollten, dass es hier nochmal eine Rückkehr, sozusagen eine Reprise gibt von dieser Band. Abschließend tut diese Plattenseite A Day in the Life. Ein Meilenstein in der Popmusik, kann man schon so sagen. Hier sind es wirklich zwei völlig verschiedene Kompositionen von Lennon und McCartney, die zusammengestellt wurden, überhaupt nicht miteinander harmonisierten, aber in einem Song unbedingt vorkommen sollten. Und dann war nur die Frage, wie kriegt man die zusammen? Sie haben dann tatsächlich zwischen ihren beiden verschiedenen Songs, was man deutlich auch raushört von Rhythmen und von den Melodien, haben sie 24 Takte leer gelassen und am Ende dieser 24 Takte, die ja lange dauern, einen Wecker hingestellt, sodass sie wissen, wenn es klingelt, müssen wir den nächsten Song wieder spielen, dann sind die 24 Leertakte um. Dieses Klingeln ist tatsächlich drin geblieben Und kurioserweise fängt die nächste Strophe an mit Woke up, fell out of bed. Das war alles ein Zufall. Naja, dann haben sie sich überlegt, die 24 Strophen werden wir mit Streichermusik füllen. Und da kam George Martin dann an und hat sie oder ihnen geraten, diese 160-Mann-Orchester, was sie wollten, ist so nicht zu finanzieren. Und sie haben dann eben das EMI-Orchester genommen und dreimal aufgenommen, damit es einfach dicker, voller und größer wirkt. Da haben sie aber auch gleich einen Film draus gemacht und den ganzen Musikern, den klassischen, ordentlichen Musikern, Pappnasen aufgesetzt und Faschingshüte. Und sie sollten dann zum Abschluss nur noch eine Note spielen auf ihrem Instrument, nämlich vom tiefen bis zum hohen E. Und das dann so sliden, so gleiten. Also ja, wie die letzte Note dann nun mal so entstanden ist. Und dann gibt es das Abschluss-Crescendo in der Originalaufnahme der Beatles mit dem Piano. Da haben sie auch mehrere Pianos genommen, um die lange, lange ausklingen zu lassen. So hört diese Platte dann auf. Und tatsächlich haben sie noch eine Endlosrille für die Schallplatte aufgenommen, die sich dann immer wiederholte, weil die Plattennadel nicht abhob. Und dann gibt es einen Berliner Beatles-Künstler, der diese Endlosrille sozusagen vertont hat live. Also das ist sehr kurios, habe ich auch dabei in meiner Radioshow. Gut, wer weiß denn nun, das Rätsel zu lösen. Wie viel gibt es denn nun, wie viele Rillen auf einer Schallplatte? So viel wie Songs oder muss man zählen, wie oft die sich gedreht hat? Nein, die Lösung ist ganz einfach. Es gibt zwei Rillen auf einer Platte. Die erste Seite hat eine Rille, die zweite auch. That's it. Viel Spaß mit Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band. About the space between us all and Lovely Rita, meet a man. Nothing can come between us. When it gets dark, throw my heart away. Standing by the parking meter, when I caught a glimpse of Rita, filling in a ticket in a little white book. In a cat, she looked much older, and the back across her shoulder made her look a little like a little girl. Lovely Rita, meet a man. I inquire discreetly, when are you free to take some tea with me? Took a ride and tried to win her. Had a laughing over dinner. Told her I would really like to see her again. Got the bill and Rita paid it. Took her home, nearly made it. Sitting on the sofa with a sister or two. Lovely Rita, meet her mate. Where would I be without you? Give us a weekend, make me think of you. Lovely Rita, meet her. Thank you. Yeah. He blew his mind out in a car. He didn't notice the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of I saw a film today. The English army just won the war. A crowd of people turned away. But I just had to look. Having read the book. So one day you'll look to see I've gone, for tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. Someday she'll know you were the one. Tomorrow may rain, so you follow the sun. She wakes up, she makes up, she takes her time, she doesn't feel she has to hurry, she no longer needs you. I'm on the road again. Woke up, got out of bed. I dragged a comb across my head. I found my way upstairs and drank a cup. Looking up, I noticed I was late. Your day breaks, your mind aches. There will be times when all the things she said will fill your head, you can't forget her. I found my way downstairs. I had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. I read the news today, oh boy. 10,000 holes in Margaret Thatcher. And though the holes were rather small, they have to fill them all. And now the time has come. And so, my love, I must go. Sugar, I tried to win it. Had a lot, I know what to do. Told her I would really like to see it again. Got the boat and reached the payday. Took a hole and nearly made it. Said he got a shot when the sister on the Thank you. Nun geht es dem Ende dieser Sendung zu mit diesem Encore von dem Song Lovely Rita. Und ich verabschiede mich von euch als Sir Frank und weise gerne nochmal auf die Webseite von dem Sender Radiokombinat hin. Dort werdet ihr auch die Tracklist von dieser Sendung und all meinen Sendungen immer wieder nachlesen können. So wisst ihr dann, wer auch was verzapft hat. Nun alles Gute und nächsten Monat wieder weiter mit Nothing is real. Das war's. Das war die Schwarze Pfeffer. Aber es gibt noch eine kleine Zugabe. Und zwar eine Zugabe, die jetzt auch wirklich auf der LP drauf ist. Das ist bei so einem Plattenspieler, bei Automatik, da schaltet sich's automatisch aus nach diesem Stück. Aber beim Handmanual-Plattenspieler, da läuft die Rille weiter und da ist eine Sache rückwärts gespielt. Und das melde ich jetzt auch. Wer kann mir sagen, wie das heißt? Das werde ich jetzt auch lösen, wie das heißt. Ich habe es nämlich umgedreht. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Vielen Dank fürs Zuhören. Komm zu meiner nächsten Show. Klaus Bayer. Der Hauptmann mit dem Pfeffer.